Sprachgestaltung. Etwas ansprechen und klären. Jede Sache hat ihren Rahmen, aufgrund dessen sie existieren kann. Jede Existenz hat ihr Vorkommen. Dadurch ist der Einzelne bereits weitgehend bedingt. Es soll alles gut bei uns zusammenpassen. Wer sich mit Worten ausdrücken können möchte, der hat jene faktischen Gegebenheiten dieses Daseins anzuerkennen. Das kann er benennen und so seine Räume erkunden. Da kann er sich das Gegebene auch gut bedenken, wenn er es erst einmal überhaupt zu benennen weiß. Dann ist es ihm bekannt.